Zu jener Zeit wurde Ahia, der Sohn Jerobims, krank. Da sprach Jerobeam zu seiner Gemahlin, Wohlan, verkleide dich, dass man dir nicht anmerke, dass du die Gemahlin Jerobims bist, und begib dich nach Silo. Dort ist ja der Prophet Ahia, der den Ausspruch über mich getan hat, dass ich König werden solle über dieses Volk. Nimm aber mit dir 10 Brote und Kuchen und einen Krug mit Honig und geh zu ihm hinein. Er wird dir kundtun, wie es dem Knaben ergehen wird. Die Gemahlin Jerobims Set also, brach auf nach Silo und begab sich in das Haus Ahias. Ahia aber konnte nicht sehen, denn seine Augen waren infolge seines hohen Alters starr geworden. Jahwe aber hatte zu Ahia gesprochen, eben kommt die Gemahlin Jerobims, um von dir Auskunft über ihren Sohn zu begehren, denn er ist krank. Rede so und so zu ihr. Als sie nun in verstelltem Aufzug ankam, und Ahia das Geräusch ihrer Tritte vernahm, während sie zur Türe hineinging, da rief er, komm herein, Gemahlin Jerobims. Wozu verstellst du dich noch, da mir doch eine harte Botschaft an dich aufgetragen ist? Geh, sage Jerobeam, so spricht Jahwe, der Gott Israels, darum, weil ich dich mitten aus dem Volk emporgehoben und dich zum Fürsten gemacht habe über mein Volk Israel und habe dem Hause Davids das Königtum entrissen und dir verliehen, du aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote beobachtete und von ganzem Herzen mir nachwandelte, indem er nur sät, was mir wohlgefiel, sondern hast mehr Böses getan, als alle, die vor dir gewesen sind, bist hingegangen und hast dir andere Götter gemacht, und zwar Gussbilder, um mich zum Zorne zu reizen, und hast mich hinter deinen Rücken geworfen, darum will ich nunmehr Unglück über das Haus Jerobims bringen und von Jerobeam ausrotten alles, was an die Wand pisst, Unmündige, wie Mündige in Israel, und will das Haus Jerobims hinwegfegen, wie man den Kot wegfegt, bis es ganz mit ihm aus ist. Wer von Jerobeam in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen, wer aber draußen im Freien stirbt, den sollen die Vögel unter dem Himmel fressen, denn Jahwe hat es geredet. Du aber geh nur immer heim, wenn deine Füße die Stadt betreten, wird der Knabe sterben. Und das ganze Israel wird ihm die Totenklage halten, und man wird ihn begraben, denn er allein wird von Jerobeam in ein Grab kommen, weil sich an ihm noch etwas fand, was Jahwe, dem Gott Israels wohlgefällig war im Hause Jerobims. Jahwe aber wird sich einen König über Israel erstehen lassen, der das Haus Jerobims ausrotten wird. Dies ist der Tag, und was geschieht schon jetzt? Und Jahwe wird Israel schlagen, dass es schwankt, gleich wie das Schilfrohr im Wasser schwankt, und wird Israel ausreißen aus diesem schönen Lande, das er ihren Vätern verliehen hat, und wird sie zerstreuen jenseits des Stromes, wegen ihrer Ascheren, die sie sich hergerichtet haben, indem sie Jahwe zum Zorne reizten. Und er wird Israel dahingeben um der Sünden Jerobims willen, die er begangen und zu denen er Israel verführt hat. Da machte sich die Gemahlin Jerobims auf den Weg und gelangte nach Tirza, aber gerade als sie die Schwelle des Hauses betrat, da starb der Knabe. Und man begrub ihn, und ganz Israel hielt ihm die Totenklage gemäß dem Worte Jahwes, das er durch seinen Knecht, den Propheten Ahia, geredet hatte. Was aber sonst noch von Jerobeam zu sagen ist, wie er Krieg geführt und regiert hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Und die Zeit, während welcher Jerobeam König war, betrug 22 Jahre. Alsdann legte er sich zu seinen Vätern, und sein Sohn Nadab ward König an seiner Stadt. Rehabeam aber, der Sohn Salomos, ward König in Juda. 41 Jahre war Rehabeam alt, als er König ward, und 17 Jahre regierte er in Jerusalem, der Stadt, die Jahwe aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Seine Mutter aber hieß Nama, die Ammoniterin. Und Juda that was Jahwe missfiel, und sie erregten seinen Eifer, mehr als durch alles, was ihre Väter getan hatten. Geschehen war, durch ihre Sünden, die sie verübten. Denn auch sie errichteten sich Höhen und Mahlsteine und Ascheren auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baume. Ja, es fehlte auch nicht an der Unzuchergeweihten im Lande. Sie ahmten alle die Gräuel der Völker nach, die Jahwe vor den Israeliten vertrieben hatte. Aber im 5. Jahre des Königs Rehabeam zog Sisak, der König von Ägypten, wieder Jerusalem heran und nahm die Schätze des Tempels Jahwes und die Schätze des königlichen Palastes, samt und sonders nahm er's. Und er nahm alle die goldenen Schilde, die Salomo hatte anfertigen lassen. An ihrer Statt aber ließ der König Rehabeam erne Schilde anfertigen und übergab sie der Obhut der Obersten der Trabanten, die am Eingange des königlichen Palastes die Wache hatten. Und jedes Mal, wenn sich der König in den Tempel Jahwes begab, trugen sie die Trabanten und brachten sie dann zurück in das Wachzimmer der Trabanten. Was aber sonst noch von Rehabeam zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Es war aber alle Zeit Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam. Und Rehabeam legte sich zu seinen Vätern und ward bei seinen Vätern in der Stadt Davids begraben. Seine Mutter aber hieß Nama, die Ammoniterin. Und sein Sohn Abia ward König an seiner Stadt.